Ich häng so rum in letzter Zeit und bohr in der Nase, wenn ich Texte schreibe. Wie langweilt mich alles, plus Beats, die dünn sind wie Blätterteig. Gehört zu der Minderheit, die mal auf Reis wert mehr als die Hälfte schweigt. Hey Jungs, muss das sein, dass ihr mir so verletzend seid? Nein, ich nicht, kann auch lieb sein. Kack meine Texte auf Toilette, weil ich find, mein Shit muss deep bleiben. Trink Burm zu Tea Time, ihr wollt nicht betteln, könnt mir einen Brief schreiben. So erspart ihr euch die Peinlichkeit, wenn euch einig seid, reicht den Brief ein. Am besten mein Foodscape, Bitch, Tänen. Seitdem wir weg sind, nehmen die jeden, plus diejenigen, deren Seelen im Glanz und Glamour verwesen. Ich tanz behämmert am Tresen und du sitzt wie ein Penner daneben. Ich werd da mal sehen, was ich für dich tun kann, veränder dein Wesen. Geld kann ich reden, sprich, du hast keine Freunde, man kennt halt nicht jeden. Stell dich den anderen vor, vorab, du solltest beten. Ich bin ein lustiger Typ und Tipp, was alles lächerlich, was zu hören kriegt. Viele stört mich, nimm's wörtlich. Du bist grün wie Kermit, dein Zeug burnt nicht. So gehört's nicht, super fachspezifisch. Ich mach Features, achte auf Deepness, manchmal mehr als mir lieb ist. Please, Bitch, Fringsen und Urchandising wie Reim bei einem Beachclip. Ich schreib ein Rhyme, der tief sitzt und bleib am Style der Beats fit. Bist du nicht der Airjack? Ja, genau, ich bin der Typ, der auf den ganzen Draht scheißt. Der mit dem Mittelfinger und dir einen Föhn ins Bad schmeißt. Der Typ, der dich entführt und trotz Lösegeld nicht gehen lässt. Der Typ, dessen Platten du kaufst und deinen Rhymes ziemlich ähnelt. Der Typ mit Penis für dich und die Komiker, die du Kuh nennst. Der Typ von ABS, der Raps schreibt, während du pennst. Merchandise. Spuckt in die Hände, krempelt die Ärmel. Geduckt hinter Wänden und sammelt die Scherben. Geh beiseite, wir verlieren Zeit. Typ, du bist XXL. Typ, ich bin King Size. Spuckt in die Hände, krempelt die Ärmel. Geduckt hinter Wänden und sammelt die Scherben. Geh beiseite, wir verlieren Zeit. Typ, du bist XXL. Typ, ich bin King Size. Wenn die sagen, dass ich nett bin, ich bin besessen von dem Rap-Ding. Will mehr als Petting. Am besten Mike Sessions mit ins Bett bringen. Schon so hart, ich versuch's mit Tabletten. Ich muss einfach rappen, ist wie die Sucht beim Taggen. Das Mike fesselt mich, es gibt nur ne Flucht in Ketten. Lutsch mein Edding, alles dreht sich um mich, will beim Headspin. Ist schon so erschreckend, dass sie alles wack finden. Ich fluch, spuck ins Publikum, man könnte sagen, dass ich komplett spin. Action zu besonderen Anlässen fliegen Fetzen, will Groupies zu mir ins Bett springen. Da blassen Hater wie Michael Jackson. Jetzt rappt jeder und kauft die Packs. Und ist weder gut noch Konflexen, ich bin Häftling. Eingesperrt im Untergrund wie Katakomben. Versteck mich nachts auf dem Balkon und bewerf dich mit Wasserbomben. Klingt zwar sinnentleert, doch amüsant. Ey Erd, was geht denn heute ab? Mein Label gibt mir keine Kohle, ich bin unterwegs und zieh Leute ab. Ach ja, hätte ich fast vergessen, ich bin Schnüffelkind. Das sind die Eltern, wo die Kinder nie zu Hause sind. Wir laufen blind durchs Leben und prägen die ganze Gegend. Stehen mit beiden Beinen fest im Leben und daneben. Zurück zum Thema, Der Untergrund lässt die Korken knallen.